Hausspruch von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Dies ist mein Haus, der Frohsinn schaut draus. Was ist denn darin? Was Liebes ist drin? Ihr bösen Geister, lobet den Herrn, mit Krankheit bleibt fern. Alle guten Gaben, Besuch will ich haben. Der Frauen Schmunzeln, der Männer Witz, macht die Seele rund und die Zunge spitz. Ihr lieben Leute, worum ich bitt, bringt eure Kinder mit. Ich kann sie erwarten, ich hab einen Garten. Ach, heiliger Sebastian im Himmel mein, könnt ihr denn nicht schreien? Jodidel, jododel, so laut als es gellt, so lang als es hält. Es gibt wichtige Leute im Lande genug, sie dünken sich weise und sind noch klug. Bedient denn, o Gott, mich niemand mit Spott? Nichts tut der Leber so wohl und lieb wie ein geschliffener Schnabelhieb. Ende von Hausspruch. Aufgenommen von Color.